Die Schutzgenossinnen von Eisschylos, übersetzt von Heinrich Voss und Johann Heinrich Voss. Personen: Danaos, Chor der Danaiden, Chor der Mägde, König von Argos, Herold der Ägypter. Chor der Danaiden. Zeus, Flüchtlingshort, schau gnädig herab auf unsere Schar, die am Borde des Schiffs von des Nilos Stroms seicht gründigem Tor aufbrach, aus der heiligen Landschaft, die an Syria hart angrenzt, flohen wir, nicht wahrlich um Blut, von des Bürgergerichts aus bannendem Kiesel verurteilt, nein, schaudernd hinweg vor der Blutsfreundschaft mit gattendem Bund, vor dem Gräuel-Ebund mit Ägypters Geschlecht. Doch Danaos, er, der uns zeugt, ob man, wie in Rat so zur Tat, nach reifem Beschluss, dies rühmlichste Weh uns verhängt er, das rasch wir entfliehen durch die Woge des Meers und an Argos Flur anlanden, woher ja unser Geschlecht aus der rasenden Kuh durch Anrührung und befruchtenden Hauch des Zeus zu entstammen sich rühmet. Drum, welchem Bezirk, liebreicher denn hier, wohl könnten wir nahen, schutzflehende Kranz, in die Hände gefasst des mit Woll umwundenen Ölzweigs? O Stadt, o Land und schimmernde Flut, ihr Götter der Höhn und o Rächer der Schuld in dem Erdabgrunde geherbergt, auch Zeus, Heiland und Retter dem Stamm rechtschaffenes Tuns, o empfahrt die mit Flehen annahende Schar Jungfrauen mit des Lands ehrwürdigem Hauch, doch des Männergewühls misshandelnden Schwarm aus Ägypters Blut, eh hier er den Fuß dem morastigen Strand einprägt, mit dem Kiel in geflügeltem Schwung, treibt hoch auf die See, das dort von des Sturms anzuckendem Stoß, von dem Donner und Blitz und des Regenorkans Sündflut in des Meers Aufbrandung ereilt, sie verdarben, eh sie das Ebet, das Themis verwehrt, ausübend Gewalt an der Ohm-Sippschaft, trotzvoll den Gezwungenen besteigen. Erste Strophe. Jetzt anrufend des Zeus Stiersohn über dem Meer ihn der Schutzmacht übt, der Ahnensprössling der blumweidenden Kuh, den befruchtendes Anhauchs rührete Zeus, auch im Namen bewährt ihn die Zeit des vollendenden Schicksals, die als Epaphos ihn ans Licht vorzog. Erste Gegenstrophe. Den anrufend mit Flehen, jetzt in der grasigen Au, meiner Urahnen gefällt ich, voriges Weh denkend im Geist, von dem jetzigen stell ich treue Beweise, das andere scheint, unerwartet, ja kommt es, verkehrt wohl, doch erkennt man die Wort im Zeitfortgang. Zweite Strophe. Stände zunächst, Vögel zu schauen, einer des Lands solch ängstlich Angstgetön, anhörend hier, traun, ihm dünkten es Schmerzlaute des Tereischen um Itys Verlust kläglichen Weibs, der falkgejagten Nachtigall. Zweite Gegenstrophe. Die von des Hains Schatten und Quellbächen gescheucht, klagt neues Angstgetön der Wohnung halb innig, denkt sie des Sohns grauses Geschick, welchen sie selbst wirkte mit selbst eigener Hand, unmütterlich im Zorn gefasst. Dritte Strophe. Also auch ich wehklagend in jaonischen Weisen, ab nun zehr ich den Reiz Nylos erblühter Bangen und mein des Grams nicht gewohntes Herz. Der Trauerblumen pflück ich mir angstvoll scheuend die Freund, ob ja der Flucht dort aus dem dunstigen Land irgendwer noch Sorge hat. Dritte Gegenstrophe. Auf, o ihr Götter des Stamms, vernehmt wohlschauend, was recht ist, nicht doch, nicht den Erfolg gegen Geschick verleihend, vielmehr dem Unfug in Hass entbrannt, beschirmt dem Ebon sein Recht, auch ja den Müden vom Krieg wird der Altar, wann der Gewalt sie entflohn, Schutz, Dämonen selbst geehrt. Vierte Strophe. Gleich und recht ist des Zeus ja in Wahrheit, das Verlangen des Zeus ward nicht leicht zu erforschen, dennoch strahle des Rings auch aus Nacht im grauen Schicksal des Wehs den beredten Völkern. Vierte Gegenstrophe. Grad aus Feld und entschiedenes Wurfes, was im Haupte des Zeus aufwuchs, reifer Vollendung, denn Rauhlaufen und die Schattig seines Sinns Nachtfahrt einher, für das Aug unmerkbar. Fünfte Strophe. Er schlägt hoch aus der Flur des Turmpalastes den ruchlosen Mann, und nie übt Gewalt ein Frevler, der entrinnt dämonischem Zorn. Waltender Bedacht, der oben thront, schaffet von dort sein End ihm gleichwohl aus dem hehren Wohnsitz. Fünfte Gegenstrophe. Er schau her auf den Greuel der Menschen dort, wie, so frech grünt der Stamm, vermählt mir zu sein, der aufsprost mit des Sinns arg ratendem Trieb und in der empörten Brust der Wut heftige Stachel fühlt, doch Unheil, wann getäuscht, bereuen muß. Sechste Strophe. Weh, solche schmerzliche Leiden klag ich aus langer Brust, gellende, lastende, Tränen des Augs. Jäh, jäh, den Grabgesängen ähnliche, lebend betraur ich selbst mich, o dich begrüß ich, hoher Bühl Apias, vernimm die Barbarstimme geneigt, oft auch mit Ungestüm raff ich zerfetzt das Leingewand und den Sidoner Hauptschmuck. Sechste Gegenstrophe. Den Göttern heilige Spendungen nach des Erfolgs Gedeihn fertigen sich, wenn dem Tod ich entrann. Jo, jo, jo, der schwer entwirrten Mühn, treibende Flut, wohin doch, o dich begrüß ich, hoher Bühl Apias, vernimm die Barbarstimme geneigt, oft auch mit Ungestüm raff ich zerfetzt das Leingewand und den Sidoner Hauptschmuck. Siebente Strophe. Ja, Ruder nun und leingeknüpfte Wohnung, die wer der Woge hat, mich frei des Lanzensturms gesandt im Wind, nicht beschwer ich mich des Ausgangs, woll auch hinfort des Vaters Vorsehung gnadenreich gewähren, daß die Frucht der heiligen Ahnen dem Ebund, ach, ach, unvermählt, unbezwungen, mög entfliehn. Siebente Gegenstrophe. Dann froh zu mir, der frohen schaue die unentweihte Tochter Zeus und wende nie ihr hehres Angesicht ab mit aller Macht, Verfolgung wehrend von uns Jungfraun, o Jungfrau du, Retterin, erschein uns, dass die Frucht der heiligen Ahnen dem Ehbund, ach, ach, unvermählt, unbezwungen, mög entfliehn. Achte Strophe. Willst du nicht, wo dunkel liegt, vom Donnergott zerschellt, der Erde Brut, dort zum Allbewirter dann, jenem Zeus des Totenreichs, kommen wir zu flehn mit Laub, wir durch Seil entatmet, weil uns Obhut versagt, Olympia, o Zeus, der Spur Jos, folgt nachspürend Götterzorn, den Fluch kenn ich der gewalthabenden Gattin, denn es geht aus wild brausendem Hauch der Sturmwind. Achte Gegenstrophe. Traun in Ruf, der missziemt, wird sich dann versenken Zeus, wenn ihn der Kuhsprössling er entehrt, den selbst einst aus eigner Kraft erschuf, wenn er abgewandt den Blick jetzo hält dem Anflehn. Hoch vielmehr dort vernehm er unsern Laut, o Zeus, der Spur Jos folgt nachspürend Götterzorn, den Fluch kenn ich der gewalthabenden Gattin, denn es geht aus wild brausendem Hauch der Sturmwind. Chor, Danaos, Danaos, ihr Kinder, Weisheit ausgeübt, mit weiser Treu hat euch zu Schiff der greise Vater hergeführt. Auch hier am Strand itzt rat ich, hegt Vorsichtigkeit, mein Wort bewahrend, wie auf Erinnerungstäfelein. Ich sehe Staub, lautlose Vorbotschaft des Heers. Nicht schweigt der Narben ungestümer Achsenschwung und dichten Schwarm Schildträger und Speerschütteler schau ich mit Rossen und geschweiftem Prachtgeschirr. Wohl mögen uns hier dieses Lands Obherrschende als Späher annahen, durch der Botenwort belehrt, doch komme nun unschädlich oder auch erzürnt von rauem Unmut, er gestürmt auf diese Schar. Geratner ist es jedes Falls, o Mägdelein, am Hügel setzt euch jener Kampfgottheiten dort, schützt doch ein Altar, mehr denn Turm und fester Schild, aufeilig wandert und die weiß umwundenen Flehzweige, Zeus des allverehrten Feierschmuck, in eure Link anständig fassen, wendet jetzt ehrsame Worte, klagevoll und zweckgemäß, an jene Fremden, wie es Frauen in Not geziemt, genau erzählend, diese blutschuldlose Flucht. In eurer Stimme sei zuerst nichts Trotziges, nicht eitel, dann geh aus der bescheidnen Stirn hervor, ein sanfter Anblick eures Augs voll Freundlichkeit, und weder vorlaut, weder allzu träg im Wort erscheint, denn unwillkommen hier ist solch Geschlecht. Nachgeben musst du, dürftig, Fremd und Flüchtlingin, der Zunge Keckheit ziemet nicht den Schwächeren. Eine Danaide. O Vater, sinnig mahnest du uns Sinnige, auch eingeprägt wird tief uns bleiben, was du so liebreich ermahnt hast, schaue Zeus nur sein Geschlecht. Danaos, nicht nun gezaudert, angefasst das Werk mit Macht. Danaide, gleich sitzen möcht ich dir zunächst am Götterherd. Die Danaiden gehen zum Altar hin. Danaos. O Zeus, Erbarmung, eh in Not wir untergehen. Danaide, ja, schauen woll er gnadenreiches Angesichts, wenn er geneigt ist, wohl gelangt zum Ende dies. Danaos, auch dort des Zeus Frühvogel, jetzo rufet an. Danaide, wir rufen Helios Strahlen an, die Segnenden, den lautren Gott auch, Phöbos, der vom Himmel floh, des Los kundig fühlt er wohl gleich Sterblichen. Danaos, gleich fühl er denn und stehe wohlgesinnt uns bei. Danaide, wen soll ich nun noch rufen dieser Seligen? Danaos, dort einen Dreizack seh ich, Wahrzeichnung des Gotts. Danaide, nun freundlich führt er, freundlich berg er auch am Strand. Danaos, ein Hermes hier auch, ganz nach Hellas Landesart. Danaide, als Freien woll er nun des Heils Herold und sein. Danaos, dann aller Macht Obwalter hier, Gesamtaltar verehrt, auf Weihgrund jetzo wie ein Taubenschwarm setzt euch vom gleich beschwingten Falkenzug geschreckt, verhaßter Blutsfreund und Geschlechtbesudeler, ein Vogel, der vom Vogel fraß, wie wär er rein, und wer ein sträubend Weib begehrt, vom Sträubenden rein wär ein solcher? Nein, auch nicht in Hades Reich entrinnt der Anklag eitles Tuns, wer so getan, denn dort auch richtet Missetaten, wie man sagt, ein anderer Zeus den Toten, jenes Endgericht. Schaut vor, und ja, nicht fernet euch von diesem Ort, auf das euch dieser Handel wohl gedeih in Sieg. König, Danaos, Chor der Danaiden, König, wes Landes Volk soll ich, den Unhellenenschwarm, der doch dem Barbarmantel dichtes Flauschgewirks herprangt, mit Gruß anreden, nicht argolisch ist die Tracht der Weiber, noch aus Hellas Gegenden, doch wie dem Land hier nicht mit Heroldsruf einmal, auch ohne Gastfreund, ohne Führer anzunahen, ihr kühn gewagt habt, solches deucht mir wundersam. Ölzweige sind zwar nach dem Gebrauch Schutzflehender gelegt bei euch an jener Kampfgottheitensitz, dies eine mutmaßt Hellas nach Wahrscheinlichkeit, auch sonst noch manches anzudeuten, wer erlaubt, wenn nicht zunächst hier wär ein Laut zur Kündigung. Eine Danaide, du sagst von unserem Leibesschmuck kein irrig Wort, jedoch zu dir, wie red ich, als zum Bürger, als zum Hüterstab des Tempels, als zum Haupt der Stadt? König, auf jenes gib Antwort und sprich getrost zu mir. Ich bin Palechtons, jenes Erdgeborenen, Sprössling Pelasgos, dieses Lands Obwaltender, nach mir dem Herrscher zubenahmt, wie billig war, hat hier ein Stamm Pelasger dieses Land zum Nutz und alles Erdreich, wohindurch sich Algos schlenkt und Strymon bis zum Untergang des Helios. In meinen Grenzen liegt das Land Peräbia, was Pindos jenseits schaut, zunächst den Päonern, und selbst Dodonas Berge, bis woab sie grenzt des Meeres Wallung, dies zu jenem ist mein Reich, doch dieser Landschaft Boden hier ward Apia genannt, vor Alters, jenem Heilungsmann zum Dank, denn Apis kommend aus dem Bezirk Naupaktias, Wahrsager Heiland, Sohn Apollons, hat den Gau umher gereinigt menschenmordendes Ungetüms, das einst von altvergoßnes Bluts Befleckungen gefärbt, die Erd aufsproßte, grimmes Beißgezücht, Lindwurmgewimmel, arge Grenzansiedelung, hiegegen Mittel gutes Schnitz und lösende Schaft ohne Tadel Apis für das Ägäerland, und unvergeßlich ward sein Name im Dankgebet, nachdem genau jetzt du von mir Kundschaft erlangt, auch dein Geschäft wohl meldest du und redest flugs, zu lange Wortumschweife sind verhaßt dem Volk. Danaide, kurz und bestimmt, Ägäerinnen mögen wir uns preisen, Abstamm jener sohnbeglückten Kuh, als lautre Wahrheit soll dir dies dartun mein Wort. König, unglaublich sprecht ihr meinem Ohr, o fremde Frauen, daß hier der Ursprung euch aus Argos Stamme sei, denn wahrlich Lipias Weibern mehr geähnlichet seid ihr von Ansehen, keineswegs Einheimischen, auch möchte Nailos solch Gewächs wohl auferziehen. Auch Kypros Stempel ward den Frauenbildungen in gleicher Form wohl aufgeprägt durch Männerkraft. Auch fern am Indos hör ich, ziehn unstäte Frauen im Rossetrab der Saumkamele durch das Land, das Äthiopien Bürgernachbarschaft bewahrt, mannlosen Amazonen auch von Fleisch genährt, wenn ihr des Bogens pflegtet, schätzt ich ähnlich ganz euch hier, belehrt denn wüsst ich gern umständlicher, wie fern aus Argos dir Geschlecht und Samen stammt. Danaide, in Heres Wohnung Schlüsselwalterin vor dem Vajo, sagt man, hier in Argos weiter Flur, der, wie umher auch großer Ruf ausbreitete. König, geht nicht die Red auch, Zeus gesellte sich dem Weib? Danaide, und nicht geheim blieb Heren dieser Bruch der Treu. König, wie aber endigt solcher Zwist der himmlischen? Danaide, Kuh ward das Weib durch Argos Göttin umgeformt. König, nicht also naht nun Zeus der schön gehörnten Kuh? Danaide, man saget, gleich dem Kuh befruchtenden Stier anwuchs. König, was tat denn hierauf Zeus Gemahlin groß an Macht? Danaide, den alles schauenden Wächter stellte sie der Kuh. König, welch allsehender Rinderhirt ist, den du meinst? Danaide, Argos, den Hermes, ihn der Erde Sohn, erschlug. König, was mehr ersann sie jener unglückhaften Kuh? Danaide, die Rinderbremse, die zu wilder Flucht erregt. Östros benahmt sie, wer dem Nailos nahe wohnt. König, die hat sie auswärts umgejagt in weitem Lauf? Danaide, auch dieses sprachst du alles, ganz einstimmig mir, König, selbst nach Canobos und nach Memphis kam sie hin? Danaide, und Zeus mit Handanrührung pflanzet ihr den Sohn. König, wer rühmt sich nun als Gott erzeugtes Kalb der Kuh? Danaide, Epaphos in Wahrheit nach der Erlösung zubenahmt, des Tochter Lipia großen Erdanteil geneust. König, welch einen andern ihr Entsprossenen nennst du noch? Danaide, Belos, von dem Selbander Sohn mein Vater ward. König, nun jenen Denkernamen ihn auch nenne mir. Danaide, Danaos, sein Bruder ist der 50-söhnige. König, auch jenes Namen offenbar in hellem Laut. Danaide, Ägyptos, jetzt wohlkundig meines Urgeschlechts, sei tätig, dass hier Argos Schar empor du hebst. König, ihr scheint fürwahr mir dieses Lands Teilnehmende ursprünglich, doch vom Vaterhause wegzugehen, woher der Mut euch, welch ein Schicksalssturm gebot? Danaide, Pelasgerfürst, vielfach erscheinet Menschenweh, nie magst du Mühsal gleiches Flugs anschweben sehen. Wer glaubte kühn auf dieser unverhofften Flucht, es land an Argos, unser Urverwandtgeschlecht, das voller Abscheu sich dem Vermählungsbund entzog? König, weshalb denn flehst du jenen Kampfgottheiten dort, die weiß umwundnen frischen Zweig in deiner Hand? Danaide, das nie zur Magd mich fesseln mög, Ägypters Stamm. König, was, ist es Feindschaft oder dünkt ruchlos die Tat? Danaide, wer kaufte wohl Blutsfreunde sich zu eigenern? König, also gedeiht doch mehr die Macht der Sterblichen. Danaide, und Notbeladne finden leicht Abfertigung. König, wie denn beweis ich gegen euch Gutherzigkeit? Danaide, nicht wenn Ägypters Stamm begehrt, gib uns zurück. König, ein schweres Wort mir, Krieg von neuem anzufahren. Danaide, doch Dike selbst steht für ihre Freund im Kampf. König, ja, wenn vom Anfang deines Tuns teilhaft sie war. Danaide, eher ach, das Steuerkastell der Stadt so übergrenzt. König, ich beb erblickend jener Sitzumschattungen, schwer ist ja Zeus des Schutzverleihers Rachezorn. Chor, erste Strophe. Palechtons, teurer Sohn, höre mich mit huldvollem Geist, o du Pelasgerfürst, schau mich die flehende, landflüchtige Schweiferin, mich der gefleckten Kalb ähnliche, die vom Fels sonniger Höh um Aushülf in Vertrauen daherbrüllt. König, von frischen Zweigen seh ich überschattet dort die Neulingschar an jener Kampfgottheiten Sitz. O bleibe harmlos dies Geschäft der Fremdlinge, nicht möge plötzlich, unvorhergesehen, der Stadt ein Streit herannahen, des ja mangelt nicht die Stadt. Chor, erste Gegenstrophe. O schaue doch die harmlose Flucht Themis mit Schutz, von Zeus Schicksals Gewalt entsproßt, du von der jüngeren Lern als ein erfahrner Greis, wie du mit Scheu die Zutraulichen ehrst, wo je willig die Gab ein Gott nahm von dem Mann in Reinheit. König, nicht sitzt ihr wahrlich mir am Herd des eigenen Palastes, doch wird allgemein befleckt die Stadt, vereinigt sorgt auch alles Volk für Besserung. Ich aber mag euch kein Erbot bekräftigen, bevor den Bürgern ich gesamt dies mitgeteilt. Chor, zweite Strophe. Du selbst, ja Staat, du, das gesamte Volk, Fürst, ungerichteter du, allein lenkst du Altar und Landesherd durch Machtaussprüche deines Winks, allein des Throns Macht Zepter führst du, das vollbracht jeglich Geschäft sei, vor Schuld bewahrt dich, König. Schuld sei das Anteil meiner Unversöhnlichen, euch aber beistehen kann ich nicht ohn eignes Leid, doch wär es unmild, euch zu weigern dies Gesuch, in Zweifel schweb ich, und die Furcht befängt den Sinn, ob tun, ob nicht tun ziem, ob haschen, was sich beut. Chor. Zweite Gegenstrophe. Den Hochherabschauenden schaue du, ihn der bedrängten Schutz, die, wann Blutsfreunden zugewandt sie flehen, das Recht nicht finden, wie Gesetz es heischt. O stets bleibt Zeus der Schützlingshorten grimm, unaussühnbar bei Jammer Ausruf. König, wenn nun Ägypters Söhne dein sich bemächtigen, aus eignem Stadtrecht zeigend, daß zunächst verwandt sie sein, wer möchte jenen dann wohl widerstehen? Teidingen mußt du nach dem Gesetz des Vaterlands, daß nichts sie dir anhaben, was rechtskräftig sei. Chor. Dritte Strophe. Nie denn, o nie fort sei ich bewältiget von der Gewalt des Manns. Mit Sternleitung nun fand ich mir Gegenwehr der unholden Ehe durch Flucht. Drum im Bund mit der Gerechtigkeit richt in der Götter Ehrfurcht. König, kein leichter Richtspruch, halt ein anderer dir Gericht, ich sprach vorher, ohn unser Volk nicht würd ich das verfügen, hätt ich auch die Macht, daß nicht dereinst die Bürger sprächen, wenn's ja nicht also geläng, Einwanderer ehrend brachtest du Verderb der Stadt. Chor, dritte Gegenstrophe. Jeglicher seid ein Blutsnaher, bemerkt genau Zeus, wie die Waag ihm schlägt und urteilt nach Fug, Bösen die Missetat, Guten die Frömmigkeit. Wie nun gleicher schwebt beiderlei Schal, und doch reut dich des Rechts Verwaltung? König, wohlan, so muß in tiefe Heilausgrübelung gleich einem Taucher bis zum Grund hinab der Blick scharf spähend fahren, aber nicht wie Wein berauscht, daß ohne Harm dies alles erst für unsere Stadt, dann selbst für uns auch enden mög in Wohlergehen und weder Rechtsstreit uns Ersatz abfordere, noch euch an Göttersitzen hier Gelagerte hingebend, wir den allverderbenden Gott des Zorns mitwohnen machen, ihn den grausen Rachegeist, der selbst in Hades reiche nicht, wer starb, befreit. Nun scheinet nicht sehr nötig Heil aus Grübelung? Chor. Grüble wohl, und, o wert allgerecht frommer Gastschützer uns, Flüchtige, verrate nicht, ferne ja verbannt von gottlosem Sinn, eilt ich her. Vierte Gegenstrophe. Lass so vielen Göttern nicht von dem Altar mich zurückheischen, o Herrscher, du im Land umher, denke doch der Männer trotz und verhüt arge Wut. Fünfte Strophe. Nicht zu schauen dulde, dass die Flehende sei von den Bildern trotz dem Recht fortgeschleppt, dem Ross gleich am buntfädmigen Gurt der Stirn und das Gewand zerzaust. Fünfte Gegenstrophe. Dann vernimm eigenem Geschlecht und Haus, was du auch jetzt verfügst, bevorsteht der Satz im Gleichmaß des Rechts, du denn gedenk an Zeus mächtiges Hochgesetz. König, des schon gedacht ich, wogend landet hier der Schluss, dort oder dorther großen Krieg auflasten mir, ist harter Notzwang, festgenagelt ward der Kahn, wie angezogen durch der Docke Schraubendruck, und ohne Leid ist nirgendwo Ausweg vergönnt. Dem Gute wahrlich, das der Wohnung ward entrafft, mag reicher Zuwachs, größer als der Glücksverfall aufblühen, woanders durch den Segenswink von Zeus. Und wenn die Zung hat abgeschnellt unzeitiges, schmerzhaftes, herzensungestüm aufregendes, leicht folgt dem Worte wohl ein Wort besänftigend, doch das verwandter Bluterguss nicht bluten darf, sehr muß man opfern, fallen muß der Sühnungen gar vielen Göttern vieles, als Abwehr der Not mit aller Macht auslenken, werd ich diesem Streit, unkundig lieber als geübt zu sein im Leid begehr ich, mög es unverhofft mir wohl ergehen. Eine Danaide, hör aller demutsvollen Red, entziehe nunmehr. König, wohl hört ich, red itzt weiter, nicht soll mir's entgehen. Danaide, hier hab ich Gurt und Bänder um das Gewand geschnürt. König, zur Frauengerätschaft fügt sich solcher Zugehör. Danaide, aus diesen also sieh, wie schön sich Hülfe beut. König, sprich, welchen Laut da auszutönen du beginnst. Danaide, wofern du nicht Zutrauen dieser Schar verbirgst. König, zu welchem Ausgang helfen dir die Gürtungen? Danaide, ganz neuer Weihschmuck wird den Bildern dort gefügt. König, wie rätselhaft die Rede, sprich einfach heraus. Danaide, an diesen Göttern schaust du gleich uns aufgeknüpft. König, ein Wort da hör dich, das mit Qual mein Herz durchfuhr. Danaide, vernahmst du, hab ich's augenscheinlich doch gezeigt. König, o vielerseits her drängt unausringbarer Kampf, ein Schwall von Übeln, so wie ein Strom kommt angerauscht, in Ates grundlos wogend Meer, nicht leichter Fahrt, all hier gelangt ich, wo der Not kein Hafen ist, denn, falls ich euch nicht dies Geschäft ausfertige, ein Greuel drohst du, höher als kein Pfeil erreicht, doch falls mit deinen Sippen von des Ägypters Stamm ich vor der Stadt eingeh, in Kampfentscheidungen, wie, wird des Aufwands Schaden nicht mir bitter sein, wann Männerschar um Weiber blutig färbt das Feld, jedoch gebeut zwang, seinen Zorn zu scheun des Zeus, der schützt den Fremdling. Höchste Furcht ist er der Welt. Auf nun, der Jungfrauen ehrenvoller Vater, du, das öl'ge Zweig hier stracks in deinen Arm gefasst und auf die Altär auch anderen Reichsobwaltenden gelegt, das eurer Flucht zu uns Wahrzeichen sehn gesamt die Bürger und verschmäht nicht wert ein Wort von mir. Mit Obern hegt ja Tadelsucht das Volk, denn wohl ja möcht Erbarmung, wenn sie solches schaut, den Trotz verabscheun jenes Schwarms von Jünglingen und euch vielmehr möcht unser Volk gewogner sein, denn stets den Schwächern fühlt sich jeder zugeneigt. Danaos, mit hoher Achtung wird von uns gewürdiget, dass solches Biedermannes Schutz wir fremd empfahen. Geleiter und Wegweiser auch woll uns vom Volk mitsenden, dass wir jener landbeschützenden Altär im Vorhof und von Gold umstrahlte Sitz auffinden und ganz ungefährdet durch die Stadt hingehen. An Wuchs ja treten wir nicht ähnlich auf, denn Neilos nährt ungleich dem Inachos sein Geschlecht. Verhüte, dass nicht zu Vertrauen ausart in Furcht. Auch schon den Freund schlug mancher aus Unwissenheit. König, so geht denn, Männer, wohl ja spricht der fremde Mann, zeigt ihm die Stadt Altär und Götterwohnungen und trefft ihr jemand nicht geziemt Schwatzhaftigkeit, da ihr den Meerankömmling führt zum Götterherd. Eine Danaide, ihm dort gebotst du und gehorsam wandelt er, doch was beginn ich, wo erteilst du mir Vertrauen? König, lass diese Zweig hier, dass sie Zeichen sein der Not. Danaide, jawohl, sie lass ich deiner Hand und deinem Wort. König, zum weitgestreckten Walde nun dich hingewandt. Danaide, wie könnt ein Wald zugänglich jedem schützen mich? König, traun, keinem Raubgevögel wirst du ausgesetzt. Danaide, doch mehr denn arge Drachenblut feindseligen? König, von guter Ahndung sei das Wort, Gutredende. Danaide, kein Wunder zeig ich Ungeduld aus Herzensangst. König, stets doch vor Herrschern ist die Furcht ganz unbegrenzt. Danaide, du heitre jetzt durch Wort mir und durch Tat das Herz. König, nicht lange Zeit trauen lässt der Vater euch verwaist, doch ich, berufend unseres Volksversammlung, will trachten, dass die Bürger wohlgesinnt dir sein. Auch deinen Vater lehr ich, was zu reden frommt, demnach verbleib hier und des Lands obwaltende anflehend bitte, was zu empfahen Sehnsucht dich treibt. Ich nun, um solches auszuführen, gehe fort. Mir folge Peito und die Glücksgöttin, die schafft.